Frage Nummer 74. Sind wir auch verpflichtet, alles zu tun, was die Kirche vorschreibt? Also nicht nur alle Wahrheiten zu glauben, die die Kirche uns lehrt. Wir müssen auch alles tun, was die Kirche vorschreibt. Ja, wir sind verpflichtet, alles zu tun, was die Kirche vorschreibt. Weil Jesus Christus zu den Hirten der Kirche gesagt hat, beim heiligen Lukas im 10. Kapitel, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Christus setzt sich gleich, identifiziert sich mit denen, die er als Hirten in der Kirche eingesetzt hat, die Apostel, er selber eingesetzt hat und dann alle, die Apostel zu ihren Nachfolgern machen, der apostolischen Sukzession, also zu Bischöfen machen, im Wesentlichen. Wer euch hört, der hört mich, wer euch verachtet, der verachtet mich. Gibt es kein Hin und Her, kein Wenn und Aber.